und viele andere Frauen, die Jesus und die Jünger mit ihrer Habe unterstützen. Mit Habe, griechisch Hyparkonta, muss nicht nur materieller Besitz gemeint sein. Habe kann auch in einem allgemeineren Sinn verstanden werden als Fähigkeit und Möglichkeit, die jemandem zur Verfügung steht. Diese Frauen haben von Anfang an entscheidend dazu beigetragen, dass das Christentum sich nicht als eine reine Männerreligion etablierte. Daneben gab es die ortsansässigen Sympathisantinnen, bei denen Jesus gelegentlich zu Gast war. Auch unter den von Jesus Geheilten gibt es zahlreiche Frauen. In den Evangelien werden die Frauen und Männer, die Jesus zunächst im ganz wörtlichen Sinn nachfolgen, als Jünger bezeichnet. Richtiger müsste man von Jüngern und Jüngerinnen sprechen. Manche Bibelausleger haben die Frage aufgeworfen, ob es sich bei der Gruppe dieser Jüngerinnen und Jünger vielleicht um eine kollektive Bewegung von Frauen und Männern gehandelt haben könnte, die sich unter der gemeinsamen Vision des anbrechenden Gottesreiches zusammengeschlossen hatten, mit dem Mann aus Nazareth als charismatischer Führungspersönlichkeit. Einige Hinweise deuten sogar in die Richtung einer grundsätzlichen Demokratisierung der jesuanischen Sammlungsbewegung. So teilte Jesus die Charismen und die Vollmacht, aus der heraus er handelte, mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Er übertrug Messias-Vorstellungen, die an ihn herangetragen wurden, auf die gesamte Gruppe. Sie sollen alle Krankheiten und Leiden heilen, wie das vom Messias erwartet wird. Andere Texte lassen erkennen, dass Jesus die Gruppe zwar in der Familienterminologie definierte, ihr alle seid Brüder, dass er aber bewusst darauf verzichtete, die machtbesetzte Position des Vaters für sich in Anspruch zu nehmen. Ich bin unter euch wie einer, der dient. Damit wurde eine neue, nicht mehr patriarchal organisierte Form von Gemeinschaft ermöglicht. Aufgabe der Jüngerinnen und Jünger ist es, den Anbruch des Gottesreiches in Wort und Tat zu verkünden. Dazu werden sie von Jesus in alle Städte und Ortschaften gesandt, in die er selbst gehen wollte. Hierbei ist Jesus mit seinen Anforderungen nicht zimperlich. Sie sollen keinen Geldbeutel, keine Vorratstasche und nicht einmal Schuhe mitnehmen. Es geht so radikal um Gott und seine Heilsbotschaft, dass jede menschliche Ausrüstung eher hinderlich als förderlich wäre und die Eindeutigkeit des Unternehmens nur gefährden könnte. Jesus sendet sie in eine höchst gefährliche, schier aussichtslose Situation, wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber sie brauchen keine Angst zu haben. Er gibt ihnen die Vollmacht, menschliches Leid zu bezwingen und die unreinen Geister auszutreiben. Und sie sollen nicht allein auftreten, sondern zu zweit, als Zeugen der Sache Gottes. Denn erst auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen darf eine Sache Recht bekommen. Unter den Jüngern wählt Jesus 12 Vertraute aus. Sie sollen die Repräsentanten des neuen 12 Stämmevolkes Israel sein. Ihre Aufgabe ist es, zu predigen und im Namen Jesu die Dämonen auszutreiben. Ein Führungsprivileg kommt ihnen nicht zu. Im Gegenteil, Jesus lehnt alles Herrschen von Menschen über Menschen strikt ab. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll Sklave aller sein. Von einer Hierarchie, einer geistlichen Herrschaft als Stiftung Jesu kann keine Rede sein. Auch werden den Zwölfen keine speziellen kultischen Aufgaben übertragen. Jesus selbst nahm dem Kult gegenüber eine eher distanziert kritische Haltung ein. Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort ist mehr wert als alle Opfer. Versöhnung mit dem Nächsten hat Vorrang vor dem Dienst am Altar. Einen bevorzugten Ort oder eine bestimmte Zeit für das Gebet kennt Jesus nicht.